Zweitens, das Venus-Stier-Prinzip. Selbstwert, Verwurzelung, Sinnenfreude. Venus-Stier-Prinzip. Licht, Fruchtbarkeit, Stabilität, Produktion, Erschaffen von Dingen. Die Früchte solider Arbeit, Nachhaltigkeit. Eigentum als angemessene Basis weltlicher Sicherheit. Beständigkeit, Durchhaltevermögen, Entschlossenheit. Mütterlichkeit, Nahrung. Gemeinschaft, Wärme, Geborgenheit. Genuss, vor allem auf körperlicher, sinnlicher Ebene. Verwalten und Erhalten von Besitz. Pragmatisch, konkret, bodenständig, vernunftorientiert. Gestaltungskraft. Schatten. Haben wird wichtiger als sein. Festhalten an Besitz. Einschlafen im Schlaraffenland. Klammern an scheinbare Sicherheit. Kompensation von Existenzangst durch Haben. Stur, schwerfällig. Antriebslos, bequem. Zwanghaft auf Wachstumsraten fixiert. Kauf- und Konsumrausch. Übersättigung, hedonistische Falle. Individualität geht im Herdenbewusstsein verloren. Erdrückende Mütterlichkeit. Genusssucht. Auf das urmännliche Mars-Prinzip folgt mit der urweiblichen Stier-Venus eines der beiden Venus-Prinzipien. Das andere ist das vage Venus-Prinzip. Das Venus-Symbol für beide ist der Kreis über dem Kreuz. Der Geist steht also über der Materie. Das ist aber vor allem das Symbol der luftigen vage Venus. Bei der erdigen Stier-Venus steht die Materie mehr im Mittelpunkt, die weiblich fruchtbare Kuh auch mehr als der männlich wütende Stier. Hier treffen wir auf den weiblichen Archetyp der Sammlerin, die ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte den Ton angab, schon weil sie für die Nahrung sorgte. Natürlich liegt es in ihrer Natur, zu horten und anzusammeln, denn die Menge war immer ihr Problem, weil es die ganze Entwicklungsgeschichte über fast nie genug gab. Was genug ist, wird für den, der immer gegen den Mangel angesammelt und gehortet hat, allmählich Thema und oft Problem. Messis sind notorische Sammler und leben die unerlöste Version dieses Lebensprinzips, können sie doch fast gar nichts mehr wegwerfen und loslassen. Ihre Sammlungen von fast allem beengen das Leben und drohen sie zum Schluss in der Überfülle des Überflüssigen zu ersticken. War meine Oma aber schon ein Messi, weil sie nach dem zweiten großen Krieg, den sie ertragen musste, alle Behältnisse für möglicherweise kommende schlechte Zeiten aufbewahrte und auf die Aktion Eichhörnchen setzte? Diese ergab sich für sie völlig logisch aus ihrer Geschichte. Für uns, ihre Enkel, aber war sie fast schwachsinnig, führte sie doch dazu, dass wir ständig altes Zeug aßen. Oma kaufte von allen Grundnahrungsmitteln große Mengen, weil es die gerade gab und man ja nie wisse, was käme. Für diese Nahrungsmengen brauchte sie all die Behältnisse und verstaute alles darin, um es im Keller zu horten. Kaum drohte etwas abzulaufen oder schlecht zu werden, wurde es noch schnell von uns verspeist und dann neues Frisches im Keller eingelagert. Ein Wahnsinnskonzept, besonders aus meiner heutigen Sicht vom Geheimnis der Lebensenergie, wo Frische das A und O gesunder Kost ist. Es ging uns schon als Kindern auf die Nerven, weil uns die Erfahrung der Großmutter fehlten. Mein Vater versuchte mit seiner Hungererfahrung aus der Gefangenschaft zwischen den Generationen zu vermitteln, was nur ansatzweise gelang, zu verschieden waren die Vorerfahrungen. Uns fehlte da tatsächlich etwas, meine Oma hatte es, aber es war nicht erlöst bei ihr. Wir sammeln heute ganz selbstverständlich und fast natürlich nicht nur kollektiv Geld, Briefmarken und Bierdeckel, sondern auch Unterschriften, Stimmen und Zustimmung. Letztere sammeln wohl fast alle, aber enorm viele eben auch Geld. Heute wohl weniger in Sparstrümpfen als auf Bankkonten. Dort sammeln, ja türmen sich riesige Geldmengen als Sparguthaben. Dass diese gerade in schlechteren Zeiten kaum genutzt werden, könnte uns zu denken geben. Tatsächlich ließen sich mit den Sparguthaben alle Staatsschulden dreimal sanieren, worauf Politiker, die chronisch nicht wirtschaften können, wohl letztlich auch spekulieren. Und diese Geldsammlung hat oft auch schon Messi-Charakter, auch wenn wir es gar nicht merken. Eine Analogie mag das erhellen. Ins Winterlager gezogene Indianer müssen dort Holz sammeln für den kalten Winter. Würde einer nicht mehr aufhören, obwohl er schon Holz für 3 Winter hätte, würden sie ihn wohl zum Medizinmann bringen, um ihm aus dieser Falle herauszuhelfen. Wenn bei uns aber jemand Geld ansammelt, das für 5 Leben reicht, obwohl er nur an eines glaubt, sehen wir darin noch keine Geisteskrankheit, nicht mal ein Problem. Dabei ist er eigentlich ziemlich gestört. Tatsächlich lassen wir von solch Geh- und Verstörten die Welt regieren. Sie können sich natürlich alles einkaufen, einschließlich Politikern. Sie leben in der Fülle des Geldes, aber keineswegs in Erfüllung und sind oft von Großzügigkeit weit entfernt. Das liegt schon daran, dass sie ihren Überfluss an Geld durch Horten als Gegenpol zu Teilen und Verteilen erworben haben. Sammeln und Horten ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Eine Art Dagobert-Duck-Syndrom, das noch auf seine wissenschaftliche Entdeckung wartet, aber schon heute unsere Welt bedroht. Sie teilen das Problem materieller Überfülle auch mit allen Übergewichtigen, die Fett nicht nur sichtbar am ganzen Körper, sondern auch in Gefäßen, Blut und Organen anhäufen. Während die Superreichen mit erschreckender Geschwindigkeit reicher werden, nehmen sie doch zahlenmäßig ab. Das Heer der Übergewichtigen aber nimmt auf allen Ebenen dramatisch zu. Als Fazit können wir feststellen, wir leben auf materieller Ebene ein großes weltweites Sammelthema, an dem die Einzelnen und die ganze Welt leiden. Dagegen sind Messis harmlos, wenn sie uns auch den Archetyp des Problems überdeutlich vor Augen führen. Nähern wir uns diesem in unserem Zusammenhang so wichtigen Thema noch allgemeiner, um ihm in seinen verschiedenen Aspekten und Erlösungsstufen gerecht zu werden. Was der Krieger und Kämpfer des ersten Prinzips erobert hatte, will die Stier-Venus nun absichern und ausnutzen. Ihr ausgeprägtes Bedürfnis nach Reviersicherheit und Abgrenzung führt zu Zäunen und einer Betonung von Mein und Dein. Die Einstellung, was man hat, das hat man, ist philosophisch nicht gerade tief oder überzeugend, aber mit der Lebenserfahrung unserer Großeltern immerhin nachvollziehbar. Insofern hatten nach dem Zweiten Weltkrieg wohl viele bei uns einen nachvollziehbaren Sammeltick. Sie wollten Eigentum und Besitz, den man besitzen konnte, also am besten Land zum Sesshaftwerden, das fruchtbar war und reiche Frucht tragen konnte, die sie selbst und die eigene Sippe in schweren Zeiten nähren würde. In solch schweren Zeiten musste man auf allen Ebenen zusammenhalten, den Besitz, aber auch in den Familien und Sippen, im eigenen engen Kreis, den der vertraute eigene Stallgeruch markierte. Ansonsten war Ab- und Ausgrenzung angesagt. Wir waren Flüchtlinge und das war auch damals schon kein Vergnügen. Besitz vermittelt der Stier-Venus aber nicht nur Überlebenssicherheit, sondern auch Selbstwertgefühl. Im Sinne des Werbeslogans, weil wir es uns wert sind. Oder noch krasser, hast du was, bist du was. Was man dann ist, bleibt dabei offen und egal. Hauptsache irgendetwas Wertvolles, um sich dann wertvoll zu fühlen. Ihr bekommt also Besitz und daraus folgend Geld einen eigenen, die Sinne befriedigenden Selbstzweck. Es lässt sich in den berüchtigten Sparstrumpf stopfen, um sich an diesem immer wieder zu freuen. Ein Bekannter zeigte mir einmal eine Kiste mit Golddukaten, in denen er gern mit den Händen und sogar Armen wühlte. Also ganz konkrete Donald Duck-ähnliche sinnliche Momente mit Geld und Gold. Die von den Mächtigen der Welt bereits angedrohte Abschaffung des Bargeldes wird hier als Schock empfunden. Sichtbarer Besitz vermittelt natürlich noch deutlicher das Gefühl, es zu etwas, zu was eigentlich, gebracht und seinen Platz im Leben gefunden zu haben. Sein Geld in ein Auto oder ein entsprechend eindrucksvolles Haus zu stecken, sind typische und weit verbreitete Methoden in diesem Sinn. Wenn beide dann die Sinne erfreuen und zu echter Sinnenfreude, wenn schon nicht zur Erfüllung verhelfen, ist das immerhin etwas und positiv. Von allen Seiten abgesichert versucht die Stier-Venus sammelnd und hortend Vollständigkeit zu erreichen. Wie jeder Sammler fühlt sie sich gut und annähernd vollkommen, wenn sie alle Teile des Besteckes beisammen hat. So wie sie anstrebt, alle Briefmarken einer Epoche zu haben und sich an deren Besitz zu erfreuen. Was Geld und Besitz angeht, versucht sie um fast jeden Preis Verluste zu vermeiden. Sie hält fest, auf vielen Ebenen bis zum Stuhlgang und allen Besitz zusammen. Ähnlich gern holt und hält sie auch Familie und Sippe zusammen und fühlt sich glücklich und freut sich daran, auch hier Vollständigkeit zu erreichen. Geldverluste führen bei ihr rasch zu Existenzängsten. Verluste von Familienmitgliedern zu Verzweiflung und Weltuntergangsstimmung. Im Idealfall benutzt sie ihr Geld, um ihr und das Leben ihrer Sippe in seiner ganzen Fülle zu genießen, von reichlich gutem Essen und edlem Wein über gediegene Möbel in einem aufwendigen und solide restaurierten Landhaus in der schönsten Gegend einer reichen bäuerlichen Kulturlandschaft, umgeben von eigenem Grund und Boden und einem schönen, soliden Auto mit Diebstahlsicherung in der Doppelgarage. An den Wänden des Hauses wertvolle Gemälde, denn sie sammelt Kunst und andere kostbare Dinge, genießt die Musik ihrer Kultur und überhaupt die gebotenen Sinnenfreuden. Sie fasst gern an, was sie hat und liebt es, vor allem im ganz irdischen Sinn. So liebt sie auch die Region, in der sie und ihre Lieben heimisch sind und zeigt sich gern in schöner Tracht und Eintracht. Sie weiß das alles sehr zu schätzen und freut sich an ihrem reichen Leben. Sich reich beschenkt und geradezu gesegnet fühlend, genießt sie ihr Leben auf der Scholle ihrer Vorfahren. Immer gut gefüllte Konten geben ihr das Gefühl von Sicherheit, das sie so schätzt, und sie schaut sie immer wieder gern, beruhigt und mit gutem Gefühl an. Was Religion angeht, folgt sie althergebrachter Tradition. Ohne sich zu viele Gedanken zu machen, ist ihre Welt doch die der Materie. Und natürlich ist Stier Venus das Erdzeichen schlechthin. Persönlich habe ich eine verbotene Neigung und große Lust, große Kunst anzufassen, was zu kurzer Sinnenlustbefriedigung und gleichzeitiger Auslösung der Alarmanlage führt. Einmal stand ich in der Ermitage in Petersburg, versunken in eine Plastik von Rodin, als mir eine alte Dame ein Erlebnis stierlicher Lust bescherte. Sie flüsterte mir zu, ich dürfe die Figur einmal anfassen, denn sie sei hier die Alarmanlage. Ich lernte sie ein wenig kennen, die ihre Minimalrente als Alarmanlage nur minimal aufbesserte, aber ganz erfüllt und glücklich war, ihren Lebensabend mit diesen vollendeten Kunstwerken verbringen zu dürfen. Auf dem Gegenpol, direkt gegenüber im Entwicklungskreis, lauert die Gefahr, besessen zu werden, in diesem Fall von materiellem Besitz. Bei diesem ebenfalls archetypisch weiblichen Pluto-Prinzip von immateriellem Besitz, etwa dem anderer Seelen. Herausforderung und Lernaufgabe für Steher Venus ist loslassen zu lernen und jedes Panterei von Heraklit zu leben, wo alles fließt und es letztlich keine absolute und keine andere Sicherheit gibt als die des ständigen Wandels. Diese Erkenntnis gilt es zuzulassen und zu akzeptieren und das ist schwer für Steher Venus. Fragen an mich selbst. Ist mein Hab und Gut nur für mein eigenes Fleisch und Blut? Kann ich mein Geld fließen lassen oder halte ich es fest und hindere ich es und mich dadurch? Besitze ich meinen Besitz oder bin ich schon besessen davon? Kann ich ihn, wenigstens für schöne Reisen, auch gern verlassen? Wie viel sinnliches Gefühl und Sinnenfreude verbindet mich mit Geld und Besitz? Woran erfreuen sich meine Sinne sonst noch? Leiste ich mir schöne Dinge, die mein Herz erfreuen und die mit Geld zu kaufen sind? Habe ich eine Tendenz, mein Geld für Sinnenfreuden wie gutes Essen oder Kunst auszugeben, um etwas davon zu haben? Ist das Kunst oder kann das weg? Stelle ich mir diese wichtige Frage, die den Kunstsammler vom Messi unterscheidet?